Viertens, werdende Herrscherhäuser, werdende Staaten im Staat. Untertitel: Die Kaiserlose, die schreckliche Zeit. Die Machtstellung Ottokars, Rudolf von Habsburg, Begründung der habsburgischen Macht, das kurze Königtum Adolfs, Albrecht der letzte König, der romantische Kaiser Heinrich, Bürgerkrieg in Deutschland, der Kurverein von Rense, der kaufmännische Kaiser und seine goldene Bulle, Rudolf der Stifter, der faule Wenzel, Ruprechts hilfloses Königtum. Nach Konrads des Vierten Abzug aus Italien ist der letzte Schimmer einer deutschen Zentralgewalt erloschen. Wilhelm von Holland behält nur lokale Geltung und wird überdies bald 1256 im Kampf gegen die Friesen erschlagen. Bei der Neuwahl, da nun König und Gegenkönig tot sind, kommen schmachvollerweise nur noch zwei Fremde in Betracht, der Spanier Alfons von Kastilien und der Engländer Richard von Cornwallis. Die Entscheidung fällt durch Bestechung. Der Engländer soll die ganzen herrlichen Wälder von Cornwall zur Erlangung der nötigen Handsalbe habe abholzen lassen. Allein dem Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden soll er 12.000 Mark Silber haben zahlen müssen. Jeder Fürst will für sein Territorium Geld oder Zugeständnisse herausschlagen. Der Engländer zahlt dem Bayern 18.000 Mark Silber, dem Böhmen wahrscheinlich noch mehr. Aber auch dem Papst zahlt er, damit er seine Zustimmung gibt. So weit ist es mit dem deutschen Königtum gekommen. Der Trierer Erzbischof tritt für den Spanier ein, denn der hat ihm 20.000 Mark Silber verehrt. Aber der Engländer dringt durch, da er auch dem Erzbischof von Mainz eine heilsame Handsalbe von 8.000 Mark Silber bezahlt hat. So wird er einstimmig zum König gewählt und in Köln gekrönt. In den 4 Jahren, die Richard in Deutschland weilt, soll er den Betrag von 8.150.000 Mark Silber verbraucht haben. Später kommt er nur noch zu seiner Vermählung mit der schönen Beatrix von Falkenstein nach Deutschland, wird aber bald vom Schlagfluss ereilt und stirbt 1272. Die Kurie hat übrigens ihre schließlich erkaufte Entscheidung zwischen den beiden Schattenherrschern bis 1267 verschoben und dann endlich den zahlungsschwächeren Alphons in den Bann getan. Bei der Wahl Richards 1257 treten zum ersten Mal die sogenannten Kurfürsten hervor. Schon der niedersächsische Sachsenspiegel, ca. 1225, der das geltende Recht verzeichnet, kennt sie, spricht aber dem Böhmen das Wahlrecht ab, weil er kein Deutscher sei. Es sind die drei rheinischen Erzbischöfe und die Inhaber der sogenannten Erzämter, des Kämmerer-, Marschall-, Truchseß- und Mundschenkenamtes. Kämmerer ist der Brandenburger Markgraf, Marschall der Herzog von Sachsen, Truchseß der Pfalzgraf vom Rhein, Mundschenk aber seit den Tagen Heinrichs des V. der Böhmenkönig. Ordnung gibt es unter den Schattenkaisern nur, soweit sie der Einzelne zu schützen vermag. Dabei wäre ein starker Kaiser so nötig. Es gilt, das große Erbe der Babenberger zu vergeben, auf das zwei Frauen, die Königswitwe Margarete und Friedrichs des streitbaren Nichte Gertraud, aufgrund des Regensburger Privilegs Anspruch erheben. Gertraud wird die Gemahlin des Markgrafen von Baden, die Mutter des unglücklichen Friedrich von Österreich. Margarete aber heiratet trotz ihrer mehr als 40 Jahre den Böhmenprinz Ottokar, der sich 1251 Österreichs bemächtigt hat. Da Gertraud in zweiter Ehe den Enkel des Ungarnkönigs Bela des IV. Heiratet, verficht dieser die Ansprüche, bis endlich Böhmen und Ungarn das schöne deutsche Ostmarkenland im Frieden zu Ofen so teilen, dass Ottokar für Margarete Österreich, Bela für Gertraud aber die Steiermark erhält. Ottokar ist inzwischen auch König von Böhmen geworden, das damals durch seine Bodenschätze das reichste deutsche Land ist. In Scharen ruft er Deutsche in seine Länder. Sachsen und Niederländer erscheinen als Städtegründer. 1256 gibt es schon 33 deutsche Städte, darunter Prag, Budweis, Pilsen, Guttenberg, Kolin, Königgrätz, Iglau, Aussig und Leitmeritz. Böhmen fängt an, ein deutsches Land zu werden. Ottokar selbst rühmt sich der Abstammung von einer Tochter Philipps von Schwaben. Das Haus der Pschümslieden ist eingedeutscht. Der König unternimmt 1254 bis 1255 einen Kreuzzug gegen die Preußen. Der Plan der Burg und späteren Stadt Königsberg geht auf ihn zurück. 12 Jahre später erscheint er nochmals, aber nur mit geringem Erfolg, im Ordensland. Seinen Territorialbesitz baut der machtbewusste, durch den Bischof Bruno von Olmütz, einem Schauberger, gut beraten, erfolgreich aus. 1260 entreißt er den Ungarn durch die Siegesschlacht von Kreußenbrunn die Steiermark. Er muss nur der Babenbergerin Gertraud eine Jahresrente zahlen. Die Berechnungsehe mit Margarete, aus der er keine Kinder erhält, löst er nunmehr und heiratet Kunigunde von Masowien, eine Nichte Belas. 1269 erwirbt er durch ein Vermächtnis des Herzogs Ulrich Kärnten und Krain. Vom Reich holt Ottokar nur die schriftliche Belehnung Richards von Cornwallis ein. Das Interregnum ist für Ottokar ein Paradies. Sein Reich erstreckt sich nun vom Erzgebirge bis zur Adria, zum ersten Mal die Sudetenländer mit Österreich einend. Um dieselbe Zeit ist Bayern ohnmächtig, da es seit 1255 in die beiden Teile Oberbayern mit der Pfalz am Rhein und Niederbayern zerfällt. Nach dem Tode Konradins erwirbt sein Ohm Ludwig die staufischen Güter, darunter die Oberpfalz. Das zerstückelte Bayern wird erst spät wieder zu Kräften kommen. Ärger noch ist Schwaben zersplittert. Den Grafen von Württemberg, die auf dem Roten Berg bei Cannstatt sitzen, gehören Waiblingen, Urach und Stuttgart. Den Markgrafen von Baden unter anderem Pforzheim und Durlach. Im oberen Elsass sind die Grafen von Habsburg begütert, die seit dem 11. Jahrhundert die Habichtsburg im Aargau besitzen, nach der sie heißen. In Mitteldeutschland haben nur die Wettiner geschlosseneren Besitz. Bei planmäßigem Ausbau hätte dieser, fruchtbares Gebiet umfassend, den Kern eines neuen Königtums werden können. Sie herrschen vom Harz bis zu den Grenzbergen gegen Böhmen. Auch sind sie unermesslich reich. Aber in dieser ersten Zeit der Territorialherrschaften mangelt die Gabe, das Erworbene festzuhalten. Und so hat auch der Wettiner Heinrich geteilt, noch dazu schon bei Lebzeiten. Damit ist das Land in 4 Teile zerstückelt. Er selbst behält nur Meißen, die Lausitz und das Pleißener Land. In mehreren Linien herrschen die Askanier. Eine jüngere Linie sind die Grafen von Anhalt und die Herzöge von Sachsen. Auch unter diesen gibt es seit 1260 2 Linien, die Sachsen-Lauenburg und Sachsen-Wittenberg, das die Kurwürde besitzt. Die brandenburgischen Askanier haben ebenfalls 2 Linien, Stendal und Salzwedel. Auch die Welfen in Braunschweig-Lüneburg sind in 2 Linien zerfallen. Sie haben nach dem Süden Raum gewonnen, wo Otto IV. Göttingen gründet. Die hohenzollernschen Burggrafen von Nürnberg haben Neumarkt und Schwabach und nach dem Aussterben der Andechser Grafen auch Bayreuth und Hof erworben. Von den geistlichen Fürsten sind die rheinischen die mächtigsten. Seit der Karolingerzeit haben sie bei jedem politischen Handel mit reichem Gewinn mitgetan. Allerdings gehört dem Kölner seit 1288 nicht mehr Köln. Er sitzt nunmehr in Bonn. Der Mainzer hat, vor allem in Thüringen und um Mainz herum, zersplitterten Besitz. Dem Trierer gehört neben reichem Besitz um Trier noch Koblenz.